Der ganze Trug des Ruhens und des Abbrechens der amtlichen Beziehungen wird noch hell durch eine amtliche Äußerung Bruder Gustav Dirks, eines Großbeamten der Großloge zu den drei Weltkugeln, beleuchtet. Dieser schreibt seinen Brüdern in den Vereinigten Staaten, Zitat mit Einschüben des Autors: Ich möchte Ihnen und durch Sie allen amerikanischen Brüdern mitteilen, dass die deutschen Freimaurer als Individuen die großen Grundsätze der Weltmaurerei nicht aus den Augen verloren haben, weil sie von der Freimaurerei in Frankreich und Italien abgerückt waren. Ebenso wenig sind sie den Pflichten der Brüderlichkeit untreu geworden, selbst wenn an letzteres aus Feindesland appelliert wurde. Welche Zugeständnisse will der Leser noch? Nach Beendigung des gegenwärtigen Krieges werden wir aufs Neue die Verbrüderung der Menschen aufzurichten suchen, und die Haltung der deutschen Freimaurerei wird derart sein, dass wir ohne Makel auf dem Schild, freilich nicht auf dem deutschen, sondern auf dem jüdischen Schild, und ohne uns entschuldigen zu müssen, in die Gemeinschaft der Freimaurerei wieder eintreten können. Zitat Ende. Dieses brüderliche Entschuldigungsgestammel für das Abrücken von der Freimaurerei in Frankreich und Italien zur Beruhigung profaner Deutscher in ihrem nur zu berechtigten Verdacht wegen der Haltung der Freimaurerei in Deutschland wurde zu einer Zeit abgesandt, in der Amerika begonnen hatte, die Goyim-Feindstaaten mit Munition zu versorgen und in seiner verfreimauerten Presse das deutsche Volk als Barbarenvolk zu verschreien und ihm täglich neue Kriegsgräuel anzulügen. Es wurde bei den Beziehungen der Großlogen in Deutschland zu den Großlogen in den Feindstaaten länger verweilt, weil ihre Regelung typisch ist für die Verhältnisse in der Weltbruderkette. Sie werden noch klarer, wenn festgestellt wird, dass ein Beschluss der Großloge in Ungarn über das Ruhen der Beziehungen, zum Beispiel zu dem Großorient in Frankreich und der Großloge in England, ebenso wenig bekannt geworden ist, wie ein solcher der Großlogen in Deutschland über das Ruhen der Beziehungen zu den Großlogen in den Vereinigten Staaten, als diese Deutschland den Krieg erklärten. Inzwischen waren auch die Brüder an der Arbeit geblieben, die als Mitglieder der Loge Art et Travail ihre Weisungen nach wie vor vom Großorient in Frankreich oder als Mitglieder der Weltbundloge vom Bruder Cartier Latente erhielten. Sie erzählten in Erfüllung ihrer Sonderaufgabe, auf die Arbeitermassen zu wirken, dass ein deutscher Sieg den Interessen der Sozialdemokratie nicht förderlich sei, und meinten damit die Interessen der unsichtbaren Väter. Gleichzeitig begannen sie dreister für diese Interessen zu arbeiten und im Volke zu wühlen. Das deutsche Heer stand trotz aller Arbeit in seinen eigenen Reihen und im Rücken an den Fronten unerschütterlich fest. Es hatte schon im Herbst 1914 in der Türkei einen Waffengefährten gefunden. Die Gestaltung der Kriegslage an der Marne hatte den Anschluss verzögert. Die freimaurerischen Leiter des türkischen Staates, Enver Pascha und Talat Bay, hatten in den Vorkriegsjahren erfahren, was es für einen Staat und für ein Volk heißt, im Dienste der unsichtbaren Väter zu stehen, und jetzt die Bedeutung für die Freiheit aller Völker erkannt, wenn das deutsche Volk der ihm zugedachten Vernichtung entging und sich in Europa durchsetzte. So wurden sie um ihres Volkes und Staates willen ungehorsame Brüder, an denen später freimaurerische Mordurteile vollstreckt wurden, an Talat am 15.03.1921, einem Yahweh-Tage. Enver Pascha wurde in Turkestan ermordet. Die Vorgänge in Berlin bei der Aburteilung des Mörders Talats erhalten dadurch ihre richtige Beleuchtung und werfen ein erschütterndes Licht auf die Unabhängigkeit unserer Gerichte. Der Feldzug gegen Russland im Jahre 1915, der Anfang Mai mit dem Einbruch bei Gorlice in Galizien begann und im September mit den Kämpfen um Vilna endete, ebenso wie der Feldzug gegen Serbien, hatte die militärische Lage der Mittelmächte verbessert, denen sich nun auch der vorsichtige Zar der Bulgaren anschloss. Die Front erstarrte von neuem weit auf russischem Gebiet und weit in Mazedonien. Die Griechen wurden von den unsichtbaren Vätern herbeigeholt, von Bruder Venizelos vergewaltigt und, Wenn sie auch noch nicht auf die Seite der Feinde gezwungen wurden, so mussten sie doch sich die schwersten Neutralitätsverletzungen gefallen lassen. Es lag hierzu gar keine Lebensnotwendigkeit für die Entente vor, als sie Saloniki als Basis für ihre Kriegsführung in Mazedonien besetzte und von hier aus griechisches Gebiet zum Kriegsschauplatz machte. Bald darauf vergewaltigten England und seine freimaurerischen Vasallen Portugal, indem es deutsche Schiffe in den portugiesischen Häfen nahm und die portugiesische Armee auf die Schlachtbank nach Frankreich führte. Unendlich viel Blut hatten die für den Juden kämpfenden Goyim-Völker für die Errettung des Juden vor der deutschen Kraft und für die eigene Knechtung vergossen. Unendlich waren die Opfer gewesen, die die Deutschen im Kampf für ihr und aller Völker Leben dargebracht hatten. Der Jude sah dem allem zynisch zu. Mochten die Goyim-Völker bluten, wenn nur die gefürchteten Deutschen nicht gewannen und als Sieger der Welt ihm vielleicht Dinger ausmachten. Die deutschen Siege im Osten hatten Bruder von Bethmann-Hollweg veranlasst, der Schaffung eines polnischen Staates näher zu treten, so wie es für ein Pan-Europa geeignet war, und den Kampfzielen der unsichtbaren Väter und ihrer Mitarbeiter, den Brüdern Freimaurer und Jesuiten, entsprach. Sie alle waren gleichmäßig daran beteiligt, entsprach es doch ihrer Politik vieler Jahrzehnte vor dem Weltkriege und ihrem Wühlen namentlich in Russisch-Polen. Diese Tatsachen hinderten nicht, mich später als Vollstrecker freimaurerisch-jüdisch-jesuitischen Willens hinzustellen, obschon mir lediglich daran lag, Soldaten aus Polen zu erhalten, um deutschen Truppen mehr Ruhe gönnen zu können. Diese Hoffnung hatte der Generalgouverneur in Warschau, General von Beseler, erweckt, dessen Geistesrichtung freimaurerischen Eindrücken leicht zugänglich war. Sie war eine Täuschung. Während Polen mit den Mittelmächten verhandelte, standen die Brüder Freimaurer in Polen mit ihren Brüdern in Frankreich und England in Verbindung, die Polen in diesem Doppelspiel bestärkten und wiederum auf Brüder in Deutschland und Österreich-Ungarn einwirkten, dass diese Staaten trotz meiner Einsprüche es sich bieten ließen.